SWR 2 Feature. Ich habe ein Bild in Erinnerung, und zwar vom Wohnzimmer meiner Eltern. Da stand also ein großer Schrank mit Requisiten aus Afrika. Gerhard Ziegenfuß. Die vom Großonkel gekommen waren. Ein Straußenei, bemalt mit einer eingeborenen Zeichnung. Pensionierter Studienrat aus dem Münsterland. Ein Bild vom Kilimandscharo, obwohl der weiter weg gelegen hat. Und weitere afrikanische Reminiszenzen. Ein Bekannter um drei Ecken. Ich weiß also, dass dieser Schädel in der Mitte des Schrankes lag, so dass ihn jeder sehen konnte. Ich weiß auch noch, wie er gelegen hat, er hat seitlich gelegen. Er war an einer Seite etwas beschädigt, das Jochbein war irgendwie gebrochen. Der Schädel war also für jeden sichtbar. Herr Ziegenfuß ruft mich eines Tages an und erzählt mir seine Schädelgeschichte. Als Kind habe ich den Schädel so akzeptiert, wie er war. Sein Großonkel, der Missionar Alois Ziegenfuß, hat den Schädel aus Afrika an die Familie nach Thüringen geschickt. Per Schiffspost, etwa 1913. Aber nun ist mir also bewusst geworden, dass sich da mehr hinter verbirgt. Seit Jahren versucht Gerhard Ziegenfuß, den Schädel wieder zurückzugeben an die Menschen, denen er etwas bedeute. Aber es gelingt ihm nicht. Wer war denn dieser Großonkel? Was hat ihn veranlasst, solche Dinge überhaupt hier rüber zu schicken? Vielleicht könne ich als Journalist ja helfen. Klingt skurril. Ich mache mich auf den Weg zu ihm. Ein Totenschädel und kein Ende. Die Kirche und die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia. Feature von Bernhard Fletschinger. Flaches Land, Zementwerke, Enningerloh, eine Kleinstadt im Münsterland. Ein respektables, von einem außerordentlich gut gepflegten Garten umgebenes Haus, bewohnt von dem pensionierten Lehrerehepaar Friederike und Gerhard Ziegenfuß. Frau Ziegenfuß scheint eine vernünftige Person zu sein. Der auf Anhieb auch sympathische Herr Ziegenfuß aber hat einen Tick. Er wirft nichts weg. Das ist nicht unproblematisch, denn er ist ein leidenschaftlicher Sammler. Mich aber interessiert nur das eine. Gerhard Ziegenfuß führt mich in sein Arbeitszimmer. Akkurat aufgetürmte Gebirge von Akten, Büchern, Geräten und Kassetten lassen nur einen schmalen Gang frei, um den Raum betreten zu können. Ein Arbeitszimmer, in dem man eigentlich nicht arbeiten kann. Ich nenne das Magazin. Das ist also hier alles gut abgelegt. So, einen Moment. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir also hier das Corpus Delicti auf dem Tisch liegen. Der Schädel ist nicht vollständig. Der Unterkiefer fehlt. Und es fehlen die Zähne. Der Schädel ist bräunlich-grau, also normalerweise sind die ja weiß. Im Inneren hat die Rechtsmedizin auch nur Erde gefunden. Und ich weiß also auch, dass von daher, dass der Schädel in der Erde gelegen hat. Hört sich nach Grabplünderung an. Menschliche Überreste dürfen nicht ohne Herkunftsnachweis privat aufbewahrt werden. Bei Verstoß drohen drastische Strafen. Journalist will wissen, warum Ziegenfuß den Totenschädel unter diesen Umständen aufbewahrt. Sie hätten ja auch irgendwo eine Plastiktüte tun können. Ja, genau. Ich habe Studienkollegen. Einer war Leiter einer Klinik in Süddeutschland. Den hatte ich interviewt. Und er hatte mir den Tipp gegeben, leg den Schädel bitte in eine Plastiktüte. Vergiss die Plastiktüte im Bus in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Und damit hat sich die Angelegenheit erledigt. Alles andere wäre sehr, sehr schwierig. Aber das war für mich kein Weg, den ich beschreiten wollte, denn ich war auch schon etwas sensibilisiert. Das Land, aus dem der Schädel stammte, war Gerhard Ziegenfuß bekannt. Den genauen Ort oder die Volksgruppe kannte er nicht. Er beschloss erst einmal, mehr über seinen Großonkel zu erfahren. Pater Alois Ziegenfuß, geboren 5. Dezember 1872 in Dingelstädt, gestorben 11. September 1948. Ab 1900 Missionar des Oblatenordens in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Lebt zunächst im Ordenskloster Döbra, etwa 50 Kilometer nördlich von Windhoek. Ab 1904 bis 1908 Militärgeistlicher der deutschen Schutztruppe im Krieg gegen die aufständischen Stämme der Herero und Nama. Danach tätig in der Betreuung weißer Katholiken. Er hält wegen Beliebtheit bei allen weißen Bevölkerungsschichten von Windhoek nach 1915 die Erlaubnis, in Namibia zu bleiben. Nach 75. Geburtstag aus Windhoek versetzt in die Kleinstadt Omaruru, stirbt wenige Monate später. In Windhoek wird später eine Straße nach ihm benannt. Was bei Wikipedia nicht vermerkt ist, Pater Alois schickte regelmäßig Überseekisten an seine Verwandten in Dingelstädt, Thüringen. Gefüllt mit Tiertrophäen oder auch einmal mit einem Totenschädel, an dem noch Erdreste hafteten. Und wenn er nicht weiße Katholiken betreute? Beteiligte sich aktiv in der kämpfenden Schutztruppe an der Einkesselung der aufständischen Herero, ihrer Frauen und Kinder in der Wüste Sandfeld am Waterberg, wo sie mit ihren Rinderherden verhungerten und verdursteten. Major von Estorff verfolgte unausgesetzt den flüchtenden Feind, während wir den eisernen Ring schlossen und die Herero ihrem Schicksal überließen. Berichte für die Zeitschrift der Oblaten Maria Immaculata, die der Großonkel selbst geschrieben hat. Verdurstendes Vieh, das die Herero nicht mehr zu halten mochten, lief uns in die Arme. Hungernde und ermattete Weiber und Kinder wurden ohne Wasser ins Sandfeld zurückgewiesen. Deutsch-Südwestafrika. Von 1884 bis 1915 die südlichste der vier Afrika-Kolonien des Deutschen Reichs. Absicht der Reichsregierung? Ansiedlung von Deutschen, um Auswanderung in die USA zu stoppen. Fachausdruck Siedlerkolonialismus. Folge: Land- und besitzlos gewordene Bevölkerung wird in schlecht bezahlte Lohnarbeit oder in die Armut gezwungen. Ab 1904 blutige Aufstände der Herero gegen deutsche Siedler und militärische Schutztruppe. Oberster Befehlshaber der Schutztruppe, Generalleutnant Lothar von Trotter, befiehlt, die aufständischen Volksgruppen der Herero und Nama vollständig zu vernichten. Schätzungsweise kommen etwa 80.000 Herero und 10.000 Nama ums Leben. Im Kampf durch Unterernährung und Epidemien in Konzentrationslagern, durch Hunger und Durst in Wüstenzonen. Pater Alois Ziegenfuß kommentiert diesen ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts auf seine Weise. Die Opfer wurden ja gebracht im Dienst einer großen und heiligen Sache. Das Saatkorn muss in die Erde, wenn die goldene Ähre erwachsen soll. Aus der Opfer- und Leidenssaat erhoffen wir hier für unser liebes Südwest das Erstehen einer gottgesegneten Missionsernte. Das gibt mir jetzt alles sehr, sehr zu denken. Ich versprach Gerhard Ziegenfuß, die Geschichte seines Großonkels publik zu machen. Seine Besessenheit beeindruckte mich. Eine Mischung aus preußischer Korrektheit, Empathie für die Opfer des Völkermords und einem tiefen Gerechtigkeitsempfinden. Fangen wir also ganz von vorne an. Unendliche Geschichte, Kapitel 1. Ich meine, mich erinnern zu können, als Kind von 10 Jahren, dass wir Vater gefragt haben, wo kommt er her, was hat das mit dem Schädel auf sich? Und da wurde uns die Geschichte erzählt, dass es sich um den Schädel eines afrikanischen Häuptlings handelt, dessen Stamm vom Großonkel Pater Alois Ziegenfuß bekehrt worden war. Und nach dem Tode des Häuptlings wurde dann dieser Schädel dem Pater Alois Ziegenfuß übergeben. Viel später, als 13-Jähriger, darf Gerhard Ziegenfuß aus seiner Heimatstadt in Thüringen erstmals nach Westdeutschland ausreisen. Er kommt zum Bruder seiner Mutter, wird Bürger der BRD und kann deshalb jederzeit in die DDR einreisen. Nach dem Abitur habe ich ein Biologie- und Englischstudium angefangen an der Uni Münster. Da gab es ein Praktikum, in dem Schädel untersucht wurden. Meine Kollegen und ich, wir hatten alle Kunststoffschädel. Gewünscht waren eigentlich immer die echten Schädel. Und bei der Gelegenheit fiel mir plötzlich wieder der Schädel ein, der seit Jahrzehnten auf dem Wohnzimmerschrank meiner Eltern da gelegen hatte. Als ich nun Wochen später die Eltern besuchte, habe ich die Eltern gefragt, seid ihr einverstanden, wenn ich diesen Schädel mitnehme? Ich habe gespürt, dass meine Mutter wohl erleichtert war, denn sie war mit dem Schädel in dem Wohnzimmer nicht glücklich. Und so kam der Schädel nach Münster. Und landet schließlich im Keller des Hauses in Enningerloh, wohin das Lehrer-Ehepaar Ziegenfuß später gezogen ist. Bericht aus dem ARD-Magazin Fakt 2008. In aufwendiger Detektivarbeit hat der Student Daniel Möller die wissenschaftliche Schädelsammlung erforscht. Er machte eine überraschende Entdeckung. Im Archiv liegen noch immer Totenköpfe aus der blutigen deutschen Kolonialzeit. Hier verübten die Schutztruppen des Kaiserreichs einen grausamen Völkermord. Zehntausende Menschen wurden umgebracht, die Völker der Herero und Nama nahezu ausgelöscht. Vielen Getöteten wurden die Köpfe abgeschnitten, im Auftrag deutscher Forscher. Mindestens 10 solcher Totenköpfe liegen heute noch immer in Freiburg. Aufregung in Namibia groß. Es folgen Forderungen nach Rückgabe der Schädel, Entschuldigung und finanzielle Entschädigung von Deutschland für Völkermord. Daraufhin schickt Gerhard Ziegenfuß den Schädel aus seinem Familienbesitz an die namibische Botschaft in Berlin. Doch die Mitarbeiter können mit dem Schädel ohne eindeutige Informationen über seine Herkunft nichts anfangen und verweisen Herrn Ziegenfuß an die Berliner Charité. Auch in der Charité lagern anthropologische Schädel- und Skelettsammlungen aus der Kolonialzeit. Nach zunehmendem Druck auf alle wissenschaftlichen deutschen Institutionen, deren Skelettsammlungen überwiegend auf Grabplünderungen beruhen, richtet die Charité das sogenannte Human Remains Project ein. In diesem Rahmen sollen endlich Herkunft und Erwerb der Sammlungsstücke erforscht und eingehend aufgearbeitet werden, um Rückgaben zu ermöglichen. Auch der Schädel aus dem Familienbesitz Ziegenfuß soll auf seine Herkunft, sein Alter, Geschlecht und die Todesursache überprüft werden. Danach, so hofft Ziegenfuß, wird der Schädel nach Namibia repatriiert. Doch er hört nichts mehr aus Berlin. Es vergehen Monate, Jahre. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2013. Endlich erhält Ziegenfuß eine Nachricht von der Charité. Das Mitbringsel seines Großonkels gelte als problematisch, weil dies der bislang einzige Schädel sei, der aus deutschem Privatbesitz stamme, mit unklarer Herkunft. Außerdem teilte die Charité Gerhard Ziegenfuß mit, die Untersuchungen hätten ergeben, der Schädel stamme von einer kaukasischen, also von einer weißen Frau. Das war für mich also die größte Irritation, weil damit die gesamte Überlieferung, die mündliche, in Frage gestellt wurde. Und ich vor einer neuen Situation stand, denn die namibische Botschaft teilte mir mit, dass nun angesichts dieser Ergebnisse eine Repatriierung über die namibische Botschaft, über dieses Human Remains Project wohl nicht möglich ist. Ziegenfuß lässt nicht locker. Nach mehreren weiteren Versuchen, die noch immer keine Klarheit brachten, lässt er den Schädel schließlich von der Forschergruppe des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Münster untersuchen. DNA-Analyse dort ergibt, dass es sich bei untersuchtem Schädel um Schädel eines Mannes aus Raum südlich der Sahara handelt, wahrscheinlich aus westlichem oder zentralem Raum des südlichen Afrikas. Volltreffer. Weiter geht's. Weiter geht's. Berlin, 25. Juli 2014, 10.30 Uhr. Botschaft der Republik Namibia. Gerhard trägt die Schachtel mit dem Schädel, ich die Aktentasche mit der Expertise aus Münster unterm Arm. Jetzt, wo wir die Herkunft des Schädels nachweisen können, wird ihn die Botschaft annehmen müssen. Well, perhaps let me first say good morning to Mr. Ziegenfuß. It's been a while that we have known about him. We've not had the chance to meet you in person. I'm really pleased that we now have this chance today. Neville Gerze, der Botschafter Namibias, ein schmaler, drahtiger Mann, empfängt uns ausgesprochen freundlich. Die Gebeine von Namibiern wurden nach Deutschland gebracht, als unser Land noch nicht frei war. Nach dem Völkermord, den die Kolonialmacht hier begangen hatte. Gerade weil es zwischen den Namibiern und ihren Vorfahren eine spirituelle und kulturelle Verbindung gibt, ist ihr Beitrag von großer Bedeutung. Sie helfen unserem Volk, sich wieder mit seinen Vorfahren zu verbinden. With the ancestor. Yeah, what I want to do is I want it to be repatriated, to come back to Namibia. I have the skull here with me, and I think it is unworthy to mail it from one place to the other. And my question is it possible to hand it over to you, that you take care of it? that I was not prepared for. I was not sure that you would bring the skull already today. Darauf war ich nicht vorbereitet, dass Sie heute den Schädel hierher bringen. Die Botschaft hat nur die Aufgabe herauszufinden, wo sich Human Remains befinden. Ich habe zwar nichts dagegen, den Schädel anzunehmen, aber ich appelliere an Sie, ihn zu behalten bis zur offiziellen Restitution. Sadly, we cannot say who this person is. Leider wissen wir nicht, wer diese Person ist und auch nicht, aus welcher spezifischen ethnischen Gruppe in Namibia sie stammt. Mr. Ziegenfuß, im Namen der Regierung von Namibia möchte ich Ihnen großen Dank aussprechen. Ihre Familie hat verstanden, dass es sich nicht um Besitztum handelt, sondern um einen wichtigen Teil menschlicher Lebenskultur. We are dealing here with a most significant part of culture, of human beings, of human life. Gerhard Ziegenfuß fragt vorsichtig, ob er eventuell auch allein den Schädel nach Namibia bringen könne. Der Botschafter Gerze schließt das nicht aus, will bald eine Antwort darauf geben, bleibt aber dabei, den Schädel nimmt er jetzt nicht an. Gerhard packt das Relikt wieder ein und wir verabschieden uns. Keine Nachrichten von der Botschaft Namibias. In Deutschland wird es langsam Herbst, in Namibia Sommer. Journalist fährt quer durch die Republik. Berlin, Freiburg, Köln. Redet mit Experten aus Wissenschaft und Politik. Berichtet Ziegenfuß per E-Mail. Lieber Gerhard, ich war heute im Auswärtigen Amt, durfte da nur Hintergrundgespräche führen, keine Interviews machen. Die Bundesregierung hält unverändert daran fest, dass es sich 1904 im Fall Deutsch-Südwestafrika nicht um einen Völkermord gehandelt habe, obwohl 1948 das Gegenteil durch die Vereinten Nationen bestätigt worden ist. Um Namibia aber davon abzuhalten, Reparationen einzuklagen, leistet Deutschland erhöhte Entwicklungs- und Militärhilfe an das Land und bietet günstige Handelsabkommen an. Die Namibier bekommen pro Kopf von allen Ländern Afrikas das meiste Geld aus Berlin. Die offizielle Begründung lautet, Deutschland trägt gegenüber Namibia eine besondere historische Verantwortung. Was hat das mit meinem afrikanischen Schädel zu tun? Gute Frage. Bislang fordern nur die Herero und Nama sowie das namibische Parlament eine offizielle Entschuldigung und Reparationen wegen des Völkermords von Deutschland. Die Regierung von Namibia wohlweislich nicht. Ich nehme an, aus Angst, Berlin könnte die hohe Entwicklungshilfe kürzen. Die Regierungspartei SWAPO will zudem auch den Alleinvertretungsanspruch der einzelnen Ethnien, also die Reparationsforderungen dieser Volksgruppen, zurückdrängen. Alle Bevölkerungsgruppen hätten unter der deutschen Kolonialherrschaft gelitten. Alle hätten sich am Widerstand beteiligt. Alle seien Nationalhelden. Das klingt kompliziert. Ja, und es wird noch komplizierter. Während die Herero und Nama ihre Reparationsforderungen mit der Aufbewahrung tausender ihrer Totenschädel in deutschen Sammlungen untermauern, tauchst plötzlich auch noch du auf. Mit dem einzigen Schädel aus Privatbesitz. Wenn sich jetzt durch diesen Schädel herausstellen sollte, dass sich sogar noch auf unzähligen deutschen Wohnzimmerschränken Totenschädel aus Namibia stapeln, dann könnte es zu einem Proteststurm kommen. Die Herero und Nama könnten radikalere Forderungen stellen. Ich glaube, dass dein Fall deshalb das Auswärtige Amt und die Regierung Namibias so nervös macht. Danke für die Aufklärung. Aber es sieht so aus, als kämen wir hier nicht weiter. Mit deutschen oder namibischen Regierungsvertretern zu reden, macht keinen Sinn mehr. Ich möchte mit den Herero und Nama sprechen. Bernhard, lass uns nach Namibia reisen, ohne den Schädel. Was mit ihm geschieht, soll ab jetzt allein die Regierung von Namibia entscheiden. Wann auch immer. Unendliche Geschichte, Kapitel 2. Guten Morgen. Morgen. Es ist 5 Uhr morgens, ein kalter Novembertag 2014. Der Taxifahrer hält vor der Pension, in der ich Gerhard einquartiert habe, ganz in der Nähe meines Hauses. Aus dem Nebel kommt eine schmale, männliche Gestalt mit Rollkoffer. Gerhard Ziegenfuß, 74 Jahre alt. Aufrechte Haltung, perfekt sitzende Kleidung, akkurat geschnittener Lippenbart. Ein Mann mit einer Mission. Im Flieger Holzklasse, 10 Stunden enge, angezogene Knie. Spät in der Nacht kommen wir in Windhoek an. 33 Grad im Schatten. Ziegenfuß und Journalist nervös. Mietwagen zu klein, Linksverkehr ungewohnt, Stadtverkehr chaotisch. Fahrt nach Döbra, Hauptsitz des Oblatenordens in Namibia, etwa 50 Kilometer westlich von Windhoek. Ursprünglich Missionsstation, heute auch Schule mit Internat. Ziegenfuß und Journalist verlassen Schnellstraße, holpern über Schotterpiste. Kein einziger Elefant, kein Leopard, kein Rhino, kein Rhinoceros. Sehr enttäuschend. Enttäuschend auch die Ausbeute im Kloster Döbra. Auf großem Areal verstreut. Sportplätze voller Kinder, Turnhallen, Schul- und Verwaltungsgebäude, zentral das Hauptgebäude mit Zellen der Patres, Gemeinschaftsräume und Kapelle. Im Herbst 1900 traf Pater Alois Ziegenfuß in Döbra als junger Missionar ein. 48 Jahre später wurde er hier auch beerdigt. Keiner der nur noch ganz wenigen alten deutschen Missionare hat Alois Ziegenfuß persönlich gekannt. Im Flur hängt sein Foto unter denen anderer Patres aus der Gründerzeit. Das Archiv, unter den deutschen Patres gut geführt, aber jetzt leider nicht zugänglich. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Oblatenfriedhof. Hier höre ich jetzt die Rufe, das Gemecker der Ziegen nebenan. Und der Name meines Großonkels ist ja auch Ziegenfuß. Und im Afrikaans wurde er Bockybein genannt. Dann findet Gerhard das Grab seines Großonkels. Ein schlichter Stein mit Namen, Geburts- und Todesdatum. Es ist für mich eigentlich abgeschlossen und es ist nur noch historisch interessant. Natürlich interessiert mich hier allgemein das Ambiente und so, aber dass ich nun hier in Demut vor dem Grab stehe, das ist nicht der Fall. Messe in der vollbesetzten Kapelle von Döbra. Während Gerhard mit seinem Fotoapparat durch das Gebäude streift, setze ich mich in den Schatten am Haupteingang. Irgendwie traue ich Alois Ziegenfuß zu, dass er den Schädel zwischen Jagdtrophäen deshalb nach Deutschland schickte, weil der für ihn nichts anderes war als eben eine Jagdtrophäe. Windhoek, Innenhof des Hotels. Backpacker, Safari-Touristen, zwei erschöpfte Schädelforscher. Am nächsten Tag gelingt Gerhard der Coup. Im Zentrum Windhoeks spricht er einen weißen Postkartenverkäufer an. Und eine halbe Stunde später sitzen wir im Wohnzimmer von dessen Mutter, Elli Röhrkohl, die gleich ihre Freunde Adelheid und Wolfgang einbestellt hat. Er war ein ehrlicher Mann und er hat gesagt, was er denkt und hat nichts drumherum gemacht nicht, und hat allen helfen können. Dadurch war er sehr nicht nur beliebt, sondern die haben ihn auch verehrt. Das stimmt, absolut verehrt. Die Protestanten hatten auch sehr, sehr viel Kontakt mit ihm. Ja, überhaupt die ganze Gemeinde und er hatte immer ein Ohr für die Leute. Familie Röhrkohl wohnt seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Stadt. Elli Röhrkohl und ihre Freunde sind über 80, hellwach, sympathisch und tief katholisch. Das Wohnzimmer von Elli sieht aus wie in den 50er Jahren in Deutschland. Alle drei haben Pater Ziegenfuß in den 30er, 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kennengelernt, als Kinder. Ich hatte ihn in der Schule als Religionslehrer. Er war einige Jahre hier Priester in der Kirche, hier in der Kathedrale. Er war ziemlich streng, so habe ich ihn in Erinnerung. Aber er hatte auch seine guten Seiten. Er konnte lächeln, Späßchen machen und also man konnte wirklich lustig mit ihm sich unterhalten. Mich würde interessieren, wie ihr diese Schädelangelegenheit seht. Ist das denn denkbar, dass Alois Ziegenfuß da nun irgendwie so einen Teil genommen hat und geschickt hat nach Deutschland? Wir gehen ja fest davon aus, dass er das war. Ich glaube ganz bestimmt, dass Pater Ziegenfuß niemals irgendwelche bösen Intentionen hatte, indem er diesen Schädel mit den anderen Gebeinen von wilden Tieren einpackte und wegschickte. Vielleicht hat er den Schädel als Andenken an jemanden bekommen. Das kann ja sein, nicht? Dass es ihm überreicht wurde von den Schwarzen selber. Das weiß man ja nicht. Das glaube ich eigentlich nicht, denn die sind sehr mit ihren Gebeinen, mit ihren Ahnen sind sie ganz besonders empfindlich. Nach dem Ahnenkult der Herero gelten verstorbene Gruppenmitglieder als Vermittler zu einem göttlichen Wesen. Wenn sie nicht den Ritualen entsprechend bestattet werden, können sie diese Funktion nicht erfüllen. Der Ahnenkult braucht keine Priester. Häuptlinge gelten als Anführer der Volksgruppen. Mit den Strukturen der christlichen Kirchen und mit dem laizistischen demokratischen Nationalstaat, den die Staatspartei SWAPO durchzusetzen versucht, lässt sich dies kaum vereinbaren. Kultur und Struktur der Ethnien dominieren immer noch. Windhoek, 26. November 2014. Wir fahren zu Ida Hoffmann, der Vorsitzenden des NAMA Opferverbandes. Wir wollen von ihr einen Rat bekommen. Gibt es nicht doch einen Weg, wie Gerhard den Schädel nach Namibia zurückbringen kann? Still, for me it is that. Why was it only the skull be handed to the priest? What has happened with the body? And why should the priest? Ich frage mich, warum gibt es nur noch diesen Schädel? Wo ist der Körper? Und warum hat dieser Priester, der das Wort Gottes verkündigt, der gegen Krieg, Diebstahl und Zerstörung predigt, warum hat er diesen Schädel genommen und eurer Familie geschickt? To the family, because it was the missionaries who came with the word of God to us. Es waren die Missionare, die mit Gottes Wort kamen, diejenigen, die den Leuten gepredigt haben, nicht zu stehlen und nicht zu töten. He was teaching the people that of not killed others, don't steal, don't destruct. Why did he took the skull? That means. Er aber nahm den Schädel. Das heißt, er war einer von denen, die während des Krieges, des Völkermords, getötet haben. Wir sollten nicht nach Entschuldigungen suchen. Nur die Wahrheit wird uns freimachen. Ich dachte, ihr kommt mit dem Schädel und wir setzen uns zusammen. Aber wie ich sehe, ist der Schädel gar nicht hier. Sie können sich nicht vorstellen, was ich alles schon gemacht habe, um herauszufinden, woher dieser Mann stammte und ob es ein Herero oder ein Nama war. Ich warte nicht auf die Politiker. Ich bin nicht in Politik involviert, in keine Partei und auch nicht in Missionsarbeit. I'm not responsible for what happened in 1904 up to 1908 or something. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was von 1904 bis 1908 passiert ist. Ich bin erst 1940 geboren. Das alles war lange vor meiner Zeit. Human remains mean to the Herero, to the Nama. Aber ich weiß, was die menschlichen Überreste für die Herero und für die Nama bedeuten. Und es ist meine echte Sorge, meine Absicht und meine Pflicht, die Sache in Ordnung zu bringen. This is my family story, and in that respect, I feel responsible to do justice to that person. Das ist meine Familiengeschichte. Und deswegen fühle ich mich dieser Person gegenüber verantwortlich. Ich hätte es sehr begrüzt, wenn die Wissenschaftler, zum Beispiel in Münster, mehr Details zu der Herkunft dieses Schädels gehabt hätten. Und Informationen zu der DNS, der Nama und der Herero. Und sie könnten sagen, er ist ein Herero oder er ist ein Nama. In the year when the war was there. Yeah. Mr. Zuckerfuss was not born. You were not there. Me, yeah. And I, Ida Hoffmann, was also not born. Sure. Sie waren noch nicht geboren im Jahr 1904, als der Krieg war, und ich war auch noch nicht geboren. We don't blame you people. Wir beschuldigen euch nicht persönlich. Ihr wart das nicht. Darum geht es nicht. Aber uns wurde das von euren Vorfahren zugefügt. Wir sind die Verlierer und sind sitzen geblieben in dem Schmerz und in dieser Wüste, in der wir heute leben. Können wir nun alle zusammenkommen und darüber sprechen? Ida Hoffmann will wissen, zu welcher Volksgruppe der Schädel im Besitz der Familie Ziegenfuß gehört. Das ist ja genau das Problem. Wir wissen es nicht. Frau Hoffmann wird nachdenklich. You have done a great job, Mr. Zuckerfuß. Thank you also very much. Sie haben eine gute Tat vollbracht, Herr Ziegenfuß. And to find out. Danke, dass Sie gekommen sind, um mehr über den Schädel herauszubekommen. But if you people don't have the name, aber ohne den Namen des Menschen wird es sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die namibische Regierung dazu gar nichts weiß. Es ist eine Strategie von denen, um Verantwortung zu vermeiden. But it is not true that the government institutions don't have any name. That is a tactic to avoid, to take responsibilities. Ich würde mir trotzdem wünschen, die Familienmitglieder zu treffen, besonders die Frauen, selbst wenn es noch vor der Rückgabe des Schädels wäre. So könnte eine Versöhnung beginnen. Wir könnten uns die Hand geben, einander verzeihen und das Kapitel Ziegenfuß schließen. Close the chapter of the Zuckerfuß people. Ziegenfuß und Journalist ziehen verwirrt ab. Bevor wir abreisen, treffen wir noch Festus Muundia, einen hochrangigen Vertreter der Herero, ein älterer, europäisch gekleideter Herr. Er hat vehement kritisiert, dass die Herero aus dem Rückgabeprozess der Schädel ausgeschlossen wurden und verlangte, die Schädel müssten nach den Ritualen des Ahnenkultes übergeben werden, gegen die Position der SWAPO-Regierung. Doch Festus Muundia wirkt resigniert. Und auch er versteht unser Anliegen zunächst gar nicht. Culture will never allow you to have any part of a human being in your house. It's forbidden. Unsere Kultur verbietet es, menschliche Überreste in ein Haus zu bringen, in dem Menschen leben. Keiner würde das erlauben. So, when we hear these stories of skulls in human homes, deswegen ist es für uns unglaublich, dass ihr mit einem Schädel, also einem toten Menschen, in einem Haus überhaupt zusammenleben könnt. Was macht ihr denn damit? The point is already proved that the Herero skulls and Nama skulls, the first batch, are good enough. What more do you need? Wir brauchen ihren Schädel nicht. Wir brauchen nicht noch mehr. We link the skulls that we have more to the extermination order, which was specific to the Namas and the Hereros. Wir haben genug Schädel, um den Völkermord an den Herero und Nama zu beweisen. Festus, that means that the skull I'm in charge of still should not come to Namibia. Heaven is upstairs, where the noise are coming from. That he's there, and he's the one who gives us water. Water has two meanings in the Herero belief. Wissen Sie, für uns Herero ist Wasser heilig. Das Wasser kommt vom Allmächtigen. The merciful, when he drops the water, the rain. Er schenkt uns das Wasser, den Regen, zum Trinken. It causes things to grow. Und er schenkt den Tieren und Pflanzen das Wasser, damit sie wachsen. Und damit wir uns von den Tieren und Pflanzen ernähren können. And if nobody is going to take it from you to bring it here, throw it in the Rhine or throw it in the sea. If you don't also, wenn niemand diesen Schädel zurückhaben will, dann werft ihn in den Rhein oder ins Meer, wenn ihr nicht mehr haben wollt. Oder ihr behaltet ihn aus demselben Grund, aus dem er bisher aufbewahrt wurde, damit ihr den nächsten Generationen erzählen könnt, was geschehen ist. Wenn das aber euer Gewissen belasten soll, dann werft diesen Schädel weg. Or you can go to the nearest sea And you also throw it away there. Werft ihn in den Rhein, ins Meer. And put it in the bin, and I'm sure they will come and collect it and take it where they take your rubbish. Oder einfach in die Mülltonne. Unendliche Geschichte, Kapitel 3. 6 Jahre sind seit unserem Namibia-Aufenthalt vergangen. Inzwischen sind wir befreundet. Gerhard hat den Schädel weder in den Rhein noch in einen Mülleimer geworfen. Meine Absicht ist nach wie vor, diesen Schädel zurückzugeben, und zwar den Menschen, zu denen er gehört und die auch dann wissen, was man damit tun sollte. Gerhard Ziegenfuß recherchiert, mal wieder, kontaktiert weltweit Fachleute, will nicht aufgeben, bis Schädel zurück nach Namibia geschickt werden kann. Großonkel Alois interessiert ihn jetzt weniger. Er will wissen, welche Rolle hat der Oblatenorden in Deutsch-Südwestafrika gespielt? Keiner der Experten, die Gerhard anschrieb, konnte oder wollte sich dazu äußern. Ein Repräsentant der höchsten Oblatenebene aus Namibia schrieb ihm im Oktober 2017 per Mail: Es gibt keinen Papierkram. Ich glaube, weil es etwas Sensibles ist. Ich glaube, wir können das Kapitel nun schließen. Dies ist mein Vorschlag. Herzliche Grüße, Pater Lukas Mosemedi, Provinzial der Provinz Namibia. Das ist die E-Mail vom 2. Oktober 2017. Es muss einen Grund geben, weshalb, im Gegensatz zu den protestantischen Missionen, die Geschichte des Oblatenordens in Deutsch-Südwestafrika zwischen 1894 und 1915 derart obskur ist oder bewusst verschwiegen wird. Gerhard beschließt, ein Buch zu veröffentlichen. Ein Schädel aus Namibia heißt das Werk, das er zusammen mit einem Freund, dem Krimiautor Helmut Rücker, 2018 herausgibt. Damit war ich natürlich wieder voll drin in dieser Geschichte, die sich dann weiterentwickelt hat und wirklich von Monat zu Monat mehr an Dynamik gewonnen hat. Unendliche Geschichte, Kapitel 4. Berlin, 29. August 2018. Ständig anwachsende Menschenmenge vor dem Eingang zum französischen Dom. Vor allem Herero- und Nama-Frauen in ausladenden, farbenfrohen Trachten und großen Hüten. Männer in feinen Anzügen. Feierliche Stimmung. Anlass: Rückgabe von Schädeln aus Namibia. Auch Journalist und Ziegenfuß betreten elegant gekleidet die Kirche. Today, dear sisters and brothers, we commemorate the Der Gottesdienst, zu dem auch wir angereist sind, wird von der evangelischen Kirche veranstaltet und vom Auswärtigen Amt sowie der namibischen Botschaft in Berlin unterstützt. Immerhin, die evangelische Kirche hatte schon ein Jahr zuvor eine Mitschuld an dem Völkermord eingestanden. 2015 bezeichnet die Bundesregierung die Massaker erstmals als Völkermord. Ein Meilenstein in den deutsch-namibischen Beziehungen. Doch eine Entschuldigung blieb bisher aus. Im französischen Dom spricht Staatsministerin Michelle Müntefering nun andere Worte. Das schreckliche Unrecht, das unsere Vorfahren begangen haben, kann ich nicht rückgängig machen. Doch ich bitte Sie aus tiefstem Herzen um Verzeihung. Feierliche Zeremonie geht weiter mit Gesang und Reden. Publikum lauscht andächtig und ernst. Zwei Totenköpfe, säuberlich ausgestellt in Glasvitrinen am Altar der Kirche, beobachten stumm das Spektakel. Unter sterblichen Überresten, die heute übergeben werden, ist auch Schädel aus Besitz der Familie Ziegenfuß. Immer wieder hatte Gerhard die widerspenstigen Behörden und Institutionen angeschrieben, bis ihm gelungen war, sie davon zu überzeugen, dass der Schädel in ein Grab nach Namibia gehört. Heute, nach jahrelangen mühseligen Anstrengungen, hat er sein Ziel erreicht. Plötzliche Unruhen während Gottesdienst. Mitglieder einer deutsch-namibischen NGO waren von Zeremonie ausgeschlossen, erreichen dennoch Zutritt in Kirche. NGO-Mitglieder drängen sich an Altar, unterbrechen feierlichen Gottesdienst. Die ungebetenen Gäste fordern das, was niemand hier auszusprechen wagt. Reparationen seitens der Bundesregierung. Einige Vertreter der Herero und Nama im Publikum zeigen offen ihre Zustimmung. Kirchenvertreter, peinlich berührt, weisen Störer zurecht. Nach einer Weile ist Ruhe wiederhergestellt. Gottesdienst wird ordentlich und planmäßig beendet. Vor dem Ausgang der Kirche wurde zwischenzeitlich von Mitgliedern der NGO ein langer Tisch aufgestellt. Darauf zu sehen sind zahlreiche Gedenkkerzen und Fotos von Totenschädeln, die an die Opfer des Genozids mahnen. Hinter dem Tisch steht Israel Kaunatschike, Vertreter der Herero, seit Jahrzehnten in Berlin ansässig. Auch er war zu dem Gottesdienst nicht eingeladen. Wir haben das auch nicht verstanden, warum dann diese ganze Zeremonie hier stattfindet. Für mich wäre das in dem Bundestag. Für mich war beschämend, überhaupt diese Zeremonie hier zu halten. Es ist total beschämend. Ich lehne das ab. Das Eingeständnis von Mitschuld am Völkermord, die Bitte um Entschuldigung ohne Zusage von Reparationen, das ist für Israel Kaunatschike pure Augenwischerei. Doch Gerhard könnte nun erleichtert aufatmen. Eigentlich. Er ist den Schädel ja los. Ich bin also 2018 unmittelbar nach der Restitution dieses Schädels gefragt worden von einer Redakteurin. Die sagte, Herr Ziegenfuß, jetzt haben Sie ja alles geschafft. Ist jetzt für Sie alles beendet? Da habe ich spontan gesagt, nein, jetzt fängt das Ganze erst an. Unendliche Geschichte, Kapitel 5. Haben sich die Oblaten an den schrecklichen Verbrechen der deutschen Kolonialpraktiken beteiligt? Welche Rolle spielte Gerhards Großonkel Alois Ziegenfuß dabei? Das sind die Fragen, die Gerhard noch immer nicht loslassen. Er recherchiert im Ethnologischen Museum Berlin, ehemals Königliches Museum für Völkerkunde. Dort befinden sich Tausende von menschlichen Relikten aus deutschen Kolonien. Anhand zahlreicher Dokumente, die Gerhard hier findet, lässt sich nachweisen, dass die protestantischen Orden aktiv am Versand von Totenschädeln aus Deutsch-Südwestafrika beteiligt waren. Und die katholischen Missionare? Dazu findet Gerhard ein einziges Dokument. Ein hochrangiger Oblatenpater schreibt am 5. Februar 1905 ans Völkerkundemuseum in Berlin: Hochverehrter Herr Direktor, endlich finde ich Zeit, um ehrwürdigen Hochwohlgeboren für die gütigst übersandten Exemplare der Anleitung für ethnografische Beobachtungen herzlichst zu danken. Was die Rassenschädelsammlung anbelangt, so habe ich an zwei afrikanische Missionare geschrieben, die ich für besonders geeignet erachte. Darauf antwortet das Königliche Museum für Völkerkunde an die Oblaten: Hochgeehrter Herr Doktor, endlich würden uns möglichst große Serien, Klammer auf, Hunderte womöglich, Klammer zu, von menschlichen Schädeln erwünscht sein. Natürlich nur, soweit dies auf loyale Weise und ohne Erregung von Ärgernis zu beschaffen wäre und mit genauer Angabe der Herkunft. Mehr entdeckt Gerhard nicht. Man schien die Angelegenheit vertuschen zu wollen. Mehr noch, während unseres Aufenthalts in Namibia 2014 hatten wir zwei ältere Siedlerfrauen interviewt und nicht aufgepasst. Erinnerst du dich noch an unsere Gespräche mit den Zeitzeugen in Windhoek? Du hattest deine Geräte schon eingepackt und ich hatte meine Kamera noch laufen. Und jetzt hör mal rein. Wir waren eigentlich schon in Debra und haben da alles weg, ne? Wir haben alles weg. Ich finde, das ist so. Die letzten Patres, die da draußen. Die Patres, die Patres, ja, ja, die. Ja. Welche Patres waren das? Das waren die. Alle die. Die Direktoren oder die. Provinzialen waren in Döbra. Die haben alles rausgeworfen, weggeworfen, verbrannt, verteilt, wer es haben wollte. Das ist gar nicht so lange her. Mai 2020. Ziegenfuß und Journalist wieder auf Reisen. Ziel: Oblatenkloster Mariengarden in Borken, kleine Stadt an Grenze zu Niederlanden. Gerhard hat es geschafft, einen hochrangigen Oblatenpater, lange Zeit im Vatikan aktiv, nun Verwalter des Oblatenarchivs, für ein Interview zu gewinnen. Dr. Phil Thomas Klosterkamp. Bitte rechts abbiegen und danach wieder rechts abbiegen. Zuvor hatten wir die Geschichte des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreichs und die des Vatikans durchwühlt. die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Zeitalter geprägt von den Feindschaften zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Deutschen und Franzosen und von dem deutschen Wahn, mit militärischer Aufrüstung und der Etablierung von Kolonien, vor allem in Afrika, zu den Weltmächten England und Frankreich aufzuschließen. Und besessen von dem ganz Europa infizierenden Rassismus. Von Pater Klosterkamp erhoffen wir Antworten auf die Fragen, die für uns offen geblieben sind. Wer waren diese Oblaten, zu denen Alois Ziegenfuß gehörte? Wer hat sie nach Deutsch-Südwestafrika geschickt? Wenn es um Mission geht, das heißt also um die Verbreitung des Glaubens, ist in der katholischen Kirche in einer hierarchischen Struktur immer der Heilige Stuhl zuständig. Der Papst hat dafür eine Kongregation, wenn Sie so wollen, einen Sachausschuss, im Lateinischen De Propaganda Fide, zu Deutsch Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Die überlegen gut, wo Mission betrieben wird und verwalten die weltweite missionarische Arbeit. Und wir haben halt dann am Ende des 19. Jahrhunderts die Situation, dass es ein Gebiet gibt, das man Zimbabwien nannte. Das war der ganze untere westliche Teil des südlichen Afrikas. Zu dem das heutige Namibia gehörte, wo schon längst protestantische Missionare aktiv waren. Dafür suchte man Missionare. Und jetzt kommt es natürlich in der ganzen historischen Vertracktheit dazu, dass der größte Teil dieses Gebietes ab 1884 deutsche Kolonie ist. Das heißt, der Heilige Stuhl muss sich auseinandersetzen mit einer Regierung, die ihn für suspekt hält. Bismarck sieht in katholischer Kirche große Gefahr. Er will deutsches, größtenteils protestantisch geprägtes Reich in säkularen Staat verwandeln. Katholische Kirche ist dagegen. Bismarck lässt sämtliche staatlichen Geldzuwendungen an katholische Kirche stoppen. Zivilehe wird allein gültige Form der Ehe. Krach zwischen Bismarck und Katholiken spitzt sich zu. 1872 Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschem Reich und Vatikan. 1875 Verbot aller geistlichen Orden und ordensähnlichen Gemeinschaften. Geistliche Schulaufsicht wird ersetzt durch staatliche. Doch dann kam alles anders. Bismarck verlor mit seiner rabiaten Antikirchenpolitik an Popularität im eigenen Land. Er brauchte die Unterstützung der prokatholischen Zentrumspartei, um sich politisch über Wasser zu halten. 1880 traten die ersten Milderungsgesetze in Kraft. Die katholischen Orden durften wieder ihre Klöster beziehen. Der Oblatenorden in Frankreich gegründet, konnte dank seiner Missionstätigkeit in Deutsch-Südwestafrika auch in Deutschland Fuß fassen. Was zuvor unmöglich gewesen wäre, denn es herrschte in diesem Land ein geradezu manischer Frankreich-Hass. Das alles war das Ergebnis einer trickreichen Abmachung zwischen dem neuen Papst Leo XIII. Und Bismarck. Um ihre Position zu bewahren, unterwarfen sich die Oblaten vollkommen den Anordnungen der Reichsregierung und dem Militär. Das heißt also, man hat sich dort einleben müssen. Aber dieses Einleben ging eben nur über den Weg des Schulterschlusses mit der deutschen Reichsregierung. Und da hat man sich recht gut arrangiert am Anfang. Man musste natürlich nun für die Schutztruppen in Namibia Seelsorge haben. Das heißt also, wie bekommen wir Seelsorger für die katholischen Soldaten in Namibia oder damals Deutsch-Südwestafrika? Und darüber entsteht dann letztendlich dieser Deal mit den Oblaten. Wie ein junger Oblatenmönch, zum Beispiel Alois Ziegenfuß, zum Missionar ausgebildet worden sei, will Gerhard jetzt wissen. Das sind alles junge Leute voller Tatendrang, die sich aufmachen, die aber letztendlich über das Land, wo sie hinkommen, nichts wissen. Die nicht wissen, wie die Eingeborenen denken. Man hinterfragt weder Landnahme noch Siedlungspolitik. Auch beim Aufstand am Kavango 1903, beziehungsweise dann beim Nama- und Herero-Aufstand, wird die Reservatenpolitik, die Zwangsarbeit etc. von den Oblaten nicht hinterfragt, sondern das Denken, was dahinter steht, ist, dass Mission immer auch Zivilisationsarbeit ist. Und die Zivilisationsarbeit heißt, wir schaffen deutsche Verhältnisse. Dies erklärt, warum die Oblaten und unter ihnen auch Pater Alois Ziegenfuß scheinbar bedingungslos allen Befehlen der Reichsregierung folgten. Bevor wir uns verabschieden, sagt Pater Klosterkamp etwas, das uns während der ganzen Rückreise zum Haus der Familie Ziegenfuß beschäftigen sollte. Auf unsere Frage, ob sich die katholische Kirche der Verantwortung für ihre Beteiligung an den Verbrechen in Deutsch-Südwestafrika über 100 Jahre später nicht stellen sollte, antwortete er: Ich glaube, dass es um eine immense Herausforderung geht, den anderen zu respektieren und zu verstehen. Und darum würde ich mich also auch in keiner Weise wehren gegen eine Frage, wie wird da entschädigt eines Tages? Das Wort ist in diesem Zusammenhang von einem Vertreter der katholischen Kirche noch nie gehört worden. Entschädigung. Papst Johannes Paul II. Entschuldigt sich im Jahr 2000 zum ersten Mal in Kirchengeschichte für Irrtümer und Verbrechen, die im Namen des katholischen Glaubens begangen wurden. Geht nicht auf Details ein, keine konkreten Nennungen. Damit schienen für den Vatikan die dunklen Seiten der katholischen Missionskampagnen in Südamerika oder Afrika ein für allemal ad acta gelegt worden zu sein. Auch bei dem feierlichen Gottesdienst 2018, als die sterblichen Überreste der Herero und Nama an Namibia zurückgegeben wurden, waren keine Vertreter der katholischen Kirche anwesend. So gesehen sind Pater Klosterkamps Reflexionen, die er im Kloster Mariengarten mit uns geteilt hat, für einen hochrangigen Vertreter der katholischen Kirche nahezu revolutionär. Wir müssten doch eigentlich fragen, wenn wir hier etwas entschädigen, was wollen wir denn lernen? Voneinander, übereinander, aus der Geschichte. Ich habe den Eindruck, dass das ein Denken ist, was völlig aus dem Rahmen fällt. Auf dem Rückweg schweigen wir lange, lassen die Landschaft an uns vorbeiziehen. Nach einer Weile frage ich Gerhard, wie all das, was wir erfahren und gehört haben, sein Bild von seinem Großonkel verändert hat. Was Pater Ziegenfuß, mein Großonkel, da getan hat, war das, was man eigentlich von den Patres erwartet hatte. Er war Exponent dieser Gesellschaft und fühlte sich ihr zugehörig, ohne ein Schuldbewusstsein zu entwickeln. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Unendliche Geschichte neigt sich dem Ende. Fast. Hallo? Ja, hier ist Gerhard Ziegenfuß. Grüß dich, Ziegenfuß, ja. Ich habe letzte Nacht geträumt von Afrika und ich bin vor einem Leoparden weggerannt. Als ich dann erwachte, fiel mir ein, dass wir ja eigentlich noch einen Schädel hier im Haus haben, nämlich den Schädel eines Leoparden. Ein Totenschädel und kein Ende. Die Kirche und die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia. Feature von Bernhard Fletschinger. Es sprachen Martin Engler, Katrin Jene, Oliver Nitsche, Silvia Rentmeister und Tom Vogt. Ton: Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Regieassistenz: Oliver Martin. Regie: Antje Vohwinkel. Redaktion: Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk 2015 und 2020.